Es ist 7:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Peter Toussaint. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Der Bund der Steuerzahler kritisiert eine EM-Aktion des Landes Hessen. Das hatte 500 EM-Tickets im Wert von insgesamt 91.000 Euro gekauft und dann Familien und Vereinen spendiert. Zuerst hatte die FAZ berichtet. FFH-Reporterin Eva Burkhardt. 300 Tickets gingen an Sportvereine, die sich bei einer Kampagne für Fair Play die meisten Punkte gesichert hatten, so das hessische Sport- und Familienministerium. Die restlichen 200 Tickets gingen an Familien, die sich über die Familien-App des Ministeriums darum beworben hatten. Ziel der Landesregierung sei es gewesen, Familien gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Der Bund der Steuerzahler kritisiert, Tickets für verdiente Ehrenamtliche seien nachvollziehbar. Aber eine Ticketlotterie auf Steuerzahlerkosten sei nicht Aufgabe des Staates. In Deutschland gehen viele junge Menschen ohne Abschluss von der Schule. 2022 waren es rund 52.000 Jugendliche, zeigt der nationale Bildungsbericht. FFH-Reporterin Zoe Tassovali. Das deutsche Bildungssystem wächst. Es gibt mehr Beschäftigte, Einrichtungen und auch die Bildungsausgaben sind etwas gestiegen. Aber das reicht nicht, um die Lage in den Griff zu kriegen. Dass so viele junge Menschen die Schule abbrechen oder keinen Abschluss schaffen, liegt laut den Autoren der Studie am Personalmangel. Denn Lehrer bleiben knapp und das bei gleichzeitig steigender Schülerzahl. Auch Zuwanderung spielt eine Rolle. Je älter man ist, wenn man nach Deutschland kommt, desto geringer die Chance auf Bildungserfolg. Der Angreifer vom Mannheimer Marktplatz ist laut Mannheimer Morgen phasenweise wieder ansprechbar. Demnach heißt es aus Ärztekreisen, der Mann werde nach und nach aus dem künstlichen Koma geholt. Die Bundesanwaltschaft hat sich dazu auf FFH-Nachfrage noch nicht geäußert. Der Afghane hatte Ende Mai einen Islamkritiker verletzt, einen Polizisten erstochen und wurde angeschossen. Wir alle sollen weniger Essen wegschmeißen. Das will die EU erreichen. Ihr Plan, 30% weniger Lebensmittelmüll bis 2030, haben die Umweltminister vereinbart. Dabei geht es um Essen, das im Restaurant und zu Hause weggeschmissen wird. Außerdem sollen Modemarken und Hersteller mithelfen, dass es weniger Kleidungsmüll gibt. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Erstes EM-Spiel in Frankfurt. Belgien und die Slowakei sind ganz knapp in der Nachspielzeit immer noch. Es steht 1:0 für die Slowakei. Im ersten Spiel des Tages setzte sich Rumänien mit 3:0 gegen die Ukraine durch und in gut einer Stunde spielt noch Frankreich gegen Österreich. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Achtung Autofahrer, auf der A5 Kassel-Frankfurt zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz ist immer noch ein Reh auf oder in der Nähe der Fahrbahn unterwegs. Hier bitte besonders vorsichtig fahren. A7 Hannover-Kassel, da ist die Straße voll gesperrt zwischen Hannmünden-Lutherberg und Kassel-Nord wegen Löscharbeiten. Hier brennt ein LKW, bitte fahren Sie weiträumig über die U2. A44 Dortmund-Kassel, zwischen Bräuner und Kassel-Bad Wilhelmshöhe streckenweise stockender Verkehr. Und B3 Gießen-Marburg zwischen Stauffenberg und Frohnhausen-Bellenhausen, 3 Kilometer Stau wegen eines Unfalls mit einem Auto und einem LKW. Nur die rechte Spur ist frei. FFH, das Wetter. Es könnte hier und da noch schauern oder gewittern heute Abend, muss aber nicht sein. Auch in der Nacht sind örtlich Schauer möglich, dann bei 11 bis 14 Grad. Schauen wir auf den morgigen Dienstag. Der ist gar nicht mal so schön, zwar warm mit bis zu 28 Grad, aber auch ziemlich grau und regnerisch, teils erneut mit Gewittern. Der Mittwoch präsentiert sich insgesamt trockener mit bis zu 27 Grad und am Donnerstag wieder hauptsächlich wolkig mit Schauern und Gewittern.